verschwinden alle Plan. Nun verschwinden alle Plan. Verschwindet. Ach und Schmerz. Ach und Schmerz. Ach und Schmerz. Verschwindet. Ach und Schmerz. Nun verschwinden alle Plagen, alle Plagen. Nun verschwindet. Ach und Schmerz. Verschwinden alle Plagen, nun verschwindet Ach und Schmerz. Nun verschwinden alle Plagen, nun verschwindet Ach und Schmerz. Nun verschwinden alle Plagen, nun verschwindet alle Plagen. Nun verschwindet Ach und Schmerz. Ach und Schmerz. Ach und Schmerz. Verschwindet Ach und Schmerz. Verschwindet alle Plagen.